Schulfunk für alle. Heute hören Sie eine Sendung über Bertolt Brecht. In den Vereinigten Staaten von Amerika stand am 30. Oktober 1947 ein deutscher Emigrant vor einem Untersuchungsausschuss, dem sogenannten Komitee zur Untersuchung unamerikanischer Umtriebe. Man verdächtigte ihn, an einer kommunistischen Verschwörung in Hollywood beteiligt gewesen zu sein. Von der Vernehmung, die im Old House Office Building in Washington stattfand und von einer amerikanischen Rundfunkgesellschaft übertragen wurde, ist eine Tonbandaufnahme vorhanden. In englischer Sprache gibt der Emigrant Auskunft zur Person. My name is Bertolt Brecht. I'm living at 34 West 73rd Street, New York. I'm born in Augsburg, Germany, February 1898. Der deutsche Emigrant Bertolt Brecht lebte damals schon mehr als 6 Jahre in Amerika. Trotzdem war sein Englisch mangelhaft, denn Amerika war ihm genauso wenig zur Heimat geworden wie die übrigen Länder, in die er nach 1933 vor der Hitler-Diktatur geflohen war. Zeitweilig hatte er in der Schweiz gelebt, dann in Dänemark, Schweden und Finnland. Er betrachtete alle diese Länder nur als Durchgangsstationen. In einem seiner Gedichte aus der Emigrationszeit sagt er: Wozu in einer fremden Grammatik blättern? Die Nachricht, die dich heimruft, ist in bekannter Sprache geschrieben. Damals, 1947, als Brecht von dem Untersuchungskomitee in den USA vernommen wurde, hatte er schon alles für die Rückkehr nach Deutschland vorbereitet. Er hätte sich dem Verhör ohne Schwierigkeiten entziehen können. Aber warum? Er hatte nichts zu verbergen. Mochte sich Mr. Robert E. Stripling, der die Vernehmung leitete, noch so sehr bemühen, Brecht mit seinen Fragen in Verlegenheit zu bringen. Mr. Brecht, sind Sie oder sind Sie jemals Mitglied der Kommunistischen Partei irgendeines Landes gewesen? Mr. Brecht, stimmt es, dass Sie eine Anzahl sehr revolutionärer Gedichte, Stücke und anderer Schriften verfasst haben? Mr. Brecht, beruhen viele Ihrer Werke auf der Philosophie von Lenin und Marx? Mr. Brecht, haben Sie jemals einen Antrag gestellt, der Kommunistischen Partei beizutreten? No. Never. Brecht antwortete auf alle Fragen ruhig und besonnen, wenn es sein musste mit List und spitzfindigem Humor. No. Never. Ich war ein unabhängiger Schriftsteller und ich wollte ein unabhängiger Schriftsteller sein. Und ich habe darauf hingewiesen. Und ich glaube, auch theoretisch war es das Beste für mich, überhaupt keiner Partei beizutreten. Und all das, was Sie hier vorgelesen haben, wurde nicht nur für die deutschen Kommunisten geschrieben, sondern es wurde auch für alle anderen Arbeiter geschrieben. Sozialdemokratische Arbeiter waren bei meinen Aufführungen und auch katholische Arbeiter von katholischen Gewerkschaften und auch Arbeiter, die nie einer Partei angehört hatten und nie einer Partei beitreten wollten. Höflich, mit überlegener Geduld, schlagfertig und klar wies er dem Ausschuss nach, dass er keinerlei Veranlassung hatte, sich in irgendeiner Weise für irgendetwas zu rechtfertigen. Wer war nun Bertolt Brecht? Der Stückeschreiber und Dichter, wie er sich selbst zu bezeichnen pflegte. Woher kam er? Ich, Bertolt Brecht, bin aufgewachsen als Sohn wohlhabender Leute. Meine Eltern haben mir einen Kragen umgebunden und mich erzogen in den Gewohnheiten des Bedientwerdens und unterrichtet in der Kunst des Befehlens. Aber als ich erwachsen war und um mich sah, gefielen mir die Leute meiner Klasse nicht. Nicht das Befehlen und nicht das Bedientwerden. Und ich verließ meine Klasse und gesellte mich zu den geringen Leuten. Für die geringen Leute nahm er Partei, anklagend und herausfordernd. Aber die Rolle des barmherzigen Samariters, der sich darauf beschränkt zu helfen und die Not der Armen zu lindern, war nicht seine Rolle. Er wollte die Unterdrückten und Ausgebeuteten aufrütteln aus ihrer stumpfen Ohnmacht, ihnen ein Lehrer sein, Ihnen Ihre politische und gesellschaftliche Abhängigkeit bewusst machen. Fragen eines lesenden Arbeiters. Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon, wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen triumphieren die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven. Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war. Weinte sonst niemand? Friedrich II. Siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm? Jede Seite ein Sieg. Wer kochte den Siegesschmaus? Alle 10 Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen? Fragen und Infrage stellen. Zweifeln. Jedes Wort wie einen schlechten Pfennig prüfen. Niemals etwas gleichgültig als unabwendbares Schicksal hinnehmen. Das Buch der Geschichte kritisch durchleuchten. Das waren Brechts Forderungen an die Menschen, für die er schrieb. Er schrieb für sie und zugleich mit ihnen. Er brauchte und suchte immer die Auseinandersetzung mit anderen. Brechts Freund, der Berliner Schriftsteller und Kritiker Herbert Jering, der Anfang der 20er Jahre als einer der ersten Brechts außergewöhnliche Begabung als Dichter erkannte, sagt es so. Wenn man etwa von Dichtern meint, sie sitzen im Elfenbeinturm, so kann man von Brecht sagen, das wäre eine tödliche Beleidigung, eine völlige Unkenntnis seiner Wirkung, seines Wesens, seiner Arbeit. Und er war eben in keiner Weise ein isolierter Mensch, sondern immer ein Mensch in der Zusammenarbeit mit anderen. Und das war wesentlich und das war schöpferisch. Diese Arbeitsweise, die Arbeit im Kollektiv, im Teamwork, hat Brecht schon als junger Gymnasiast in seiner Heimatstadt Augsburg entwickelt. Brechts Tochter, die Schauspielerin Hanne Hiob, berichtet darüber. Er hat auf der Schule mit 14 schon versucht, Stücke zu schreiben. Schon mit 15 das erste in einer Schülerzeitschrift veröffentlichte Stück namens Die Bibel. Nachzulesen ist das in den gesammelten Werken Band 7 in der 20-bändigen Ausgabe. Nun kommt eine wirkliche Besonderheit dazu. Brecht, der zwar gut allein sein konnte und sehr viel allein arbeitete, war gern mit Menschen zusammen. In der Schule hatte er schon einen Freundeskreis, wo jeder allerdings etwas beitragen musste. Vorlesen oder etwas schreiben, dieses oder anderes kritisieren, Vorschläge machen, etc., etc., Ermutigungen für andere. Brecht war ein großer Geber. Was er erarbeitet hatte, gab er gern. Also von ganz früh an war Brecht an Gemeinschaftsarbeit gewöhnt. Er hatte es nie aufgegeben. So kamen auch in Kollektivarbeit fast alle Stücke zusammen. Nicht, dass er nicht hätte allein schreiben können. Brecht brauchte den sofortigen Gedankenaustausch, das Sprechen des Dialoges. Kritiker haben Brecht zuweilen vorgeworfen, viele seiner Ideen und Gedanken seien die Ideen und Gedanken anderer. Brecht hat zu diesem Vorwurf auf seine Weise Stellung genommen. In seinem Vorwort zu einem Buch des französischen Sängers und Dichters François Villon schrieb er: Nehme jeder sich heraus, was er gerade braucht. Ich selber habe mir was herausgenommen. Eine Anspielung auf die Songs in der Dreigroschenoper. Brecht machte keinen Hehl daraus, dass er den Songs einige Zeilen aus den Balladen jenes François Villon eingefügt hatte. So wenig wie er selbst auf sein geistiges Eigentum pochte, betrachtete er fremdes geistiges Eigentum als unantastbaren Privatbesitz. Brecht studierte das Leben an den Brennpunkten des politischen Geschehens in den großen Städten. Für Naturschwärmerei, idyllische Sentimentalitäten und weltfremde Empfindsamkeiten hatte er wenig Verständnis. Alles Geschriebene muss den Wert von Dokumenten haben, bekannte er schon damals. Und er hielt sich an diese These. Herbert Jehring erinnert sich. Er schrieb ja immer, auch als Dichter, immer klar, sodass sein Sinn, seine Bedeutung, sein Wesen, sein Willen immer zur Geltung kam, nicht? Natürlich entwickelte er den Marxismus erst später immer mehr und mehr, nicht? Aber seine politisch-fortschrittliche Gesinnung war damals schon ohne weiteres erkennbar. Er hat alles kritisch gesehen. Alles, was ihn umgab, hat er kritisch gesehen. Alles, was auf ihn zukam, auch wenn er es benutzte, hat er kritisch benutzt, kritisch gesehen. Aber nicht dagegen, sondern produktiv kritisch gesehen. Produktiv kritisch. Das bedeutet, er begnügte sich nicht damit, die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse anzuprangern, die Einteilung der Menschen in verschiedene Klassen, in Besitzende und Habenichtse. Er wollte mit seinen Stücken und Gedichten dem Menschen neue Wege weisen zu einer gerechteren Gesellschaftsordnung, zu einer Gesellschaftsordnung, in der es kein Oben und Unten mehr geben, sondern jeder Mensch gleichermaßen teilhaben sollte an den Errungenschaften des technischen Fortschritts. So wie Marx, dessen Philosophie er lange und gründlich studiert hat, war Brecht davon überzeugt, dass Fortschritt der Wissenschaft und soziale Revolution Hand in Hand gehen müssen. In seinem Schauspiel »Das Leben des Galilei« sagt Galilei: »Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken gibt. Und euer Fortschritt wird doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit weg sein. Die Kluft zwischen euch, den Forschern, und ihr, der Menschheit, kann eines Tages so groß werden, dass euer Jubelschrei über irgendeine neue Errungenschaft von einem universalen Entsetzensschrei beantwortet werden könnte.« Brechts Kritik war scharf und rücksichtslos. Sie forderte oft zu Gegenkritik heraus, auch bei seinen Freunden. Brecht fand das gut so. Er war niemals empfindlich gegen Kritik. Im Gegenteil, er hatte für Kritik und Vorschläge immer ein offenes Ohr. Seine Tochter Hanne Hiob, die oft dabei war, wenn Brecht diskutierte oder seine Theaterstücke inszenierte, bestätigt es. Wie immer hörte Brecht sich jeden Vorschlag, jede Kritik an, übernahm einiges, verwarf es auch wieder. Natürlich war er der Primus, obwohl er sich mit den anderen auf der Schreibmaschine abwechselte und sehr höflich die Tür öffnete, wenn es klingelte und so weiter. Überhaupt, Brecht war von großer Freundlichkeit, großer Geduld, großer Höflichkeit. Wenn ein Mitarbeiter krank wurde, erkundigte er sich immer, ob auch der Arzt geholt wurde, ob er alles und so weiter hatte. Diese Freundlichkeit erstreckte sich auf alle seine Freunde. Das soll nicht ausschließen, dass er nicht auch mitunter sehr böse werden konnte und ab und zu sehr laut. Böse werden konnte Brecht vor allem, wenn er auf reaktionäre Engstirnigkeit und brutales Machtdenken stieß. Er hasste Tyrannei, anmaßende Gewalt, Hochmut, Klassendünkel, falsches Heldentum und polizeistaatliche Willkür. Kurz alles, was die Würde des Menschen verletzte. 1951 forderte er in einem Manifest an die deutschen Künstler und Schriftsteller uneingeschränkte Freiheit mit einer Ausnahme. Keine Freiheit für Schriften und Kunstwerke, welche den Krieg verherrlichen oder als unvermeidbar hinstellen. Und für solche, welche den Völkerhass fördern. Und er fügte hinzu: Das große Karthago führte 3 Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten, es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Brecht schrieb Karthago und dachte an Deutschland, an die Folgen des Zweiten Weltkrieges und der Hitler-Diktatur. Niemals jedoch hat er den Hitlerstaat mit Deutschland gleichgesetzt, niemals den Glauben und die Hoffnung aufgegeben, eines Tages in ein anderes, besseres Deutschland zurückkehren zu können. 1935 in der Emigration in Dänemark schrieb er: Unruhig sitzen wir so, möglichst nahe den Grenzen, wartend des Tags der Rückkehr, jede kleinste Veränderung jenseits der Grenze beobachtend, jeden Ankömmling eifrig befragend, nichts vergessend und nichts aufgebend. Und auch verzeihend nichts, was geschah. Nichts verzeihend. Ach, die Stille der Stunde täuscht uns nicht. Wir hören die Schreie aus den Lagern bis hierher. 14 Jahre lang musste Brecht im Ausland leben. 14 Jahre wartete er darauf, in der Heimat neu beginnen oder, wie er es sagte, wieder in die Lehre gehen zu können. Die Rückkehr nach Deutschland sei für Brecht selbstverständlich gewesen, meint Herbert Jähring. Ich glaube, die Rückkehr nach Deutschland war für Brecht selbstverständlich. Gerade weil er ganz kritisch war, gerade weil er die Nazis gehasst hat und bekämpft hat und sich überhaupt in diesen Gedankengang gar nicht hineinfinden konnte. Gerade deshalb hat er gewusst, das kann nicht so bleiben und da muss ich hin wieder. Und darum ist er zurückgegangen. Und darum kann man das heute gar nicht anders sagen, wie gut und wie schöpferisch und wie antinarzistisch das gewirkt hat. Er war ein großer Kämpfer gegen ihn und deswegen ist er zurückgekommen, weil er wusste, es gibt andere Grundlagen in Deutschland und auf diesen Grundlagen musst du weiterbauen. Und so kann man das nur verstehen, dass er sofort nach Ost-Berlin gegangen ist und dort auch die Anregung fand und seine Anregungen weitergeben konnte. Aber wir wissen ja auch, dass er in Frankfurt am Main und in Hamburg gespielt wurde gleich und dass er in vielen, dass er auch in Österreich und so weiter, das hat sich immer wieder ergeben, aber niemals hat er Konzessionen gemacht. Niemals. 1948 erhielt Brecht in Ost-Berlin die Möglichkeit, ein Theater nach seinen Vorstellungen aufzubauen. Gemeinsam mit Helene Weigel, seiner Frau, gründete er das Berliner Ensemble, eine Bühne, die vom Staat großzügig unterstützt wurde. Das hatte Brecht sich immer gewünscht, ein eigenes Theater, in dem er ohne wirtschaftliches Risiko und ohne künstlerische Bevormundung arbeiten konnte. Dieses, sein Theater, sollte ein Theater der neuen Zeit sein, ein politisches Theater mit politischen Schauspielern. In einer seiner kritischen Schriften zum Theater, dem kleinen Organon, forderte Brecht: Will der Schauspieler nicht Papagei oder Affe sein? Muss er sich das Wissen der Zeit über das menschliche Zusammenleben aneignen, indem er die Kämpfe der Klassen mitkämpft. Mitkämpfen, mitdenken, ein politisches Bewusstsein haben, das erwartete Brecht von seinen Mitarbeitern. Denn, so sagte er, ohne Wissen kann man nicht zeigen. Brecht wollte auf seinem Theater für den Zuschauer sichtbar machen, dass eine neue Gesellschaftsordnung notwendig sei. Viele dieser Stücke hatte er in der Emigrationszeit geschrieben, zum Beispiel Der kaukasische Kreidekreis, Mutter Courage und ihre Kinder, Herr Puntila und sein Knecht Matti und Das Leben des Galilei. Aber auch Stücke anderer Autoren standen auf seinem Spielplan. Immer jedoch war der Inhalt hochpolitisch. Der Schauspieler Heinz Schubert, der 1950 von Brecht engagiert wurde und 11 Jahre dem Berliner Ensemble angehörte, erinnert sich. Die Stückauswahl war zwangsläufig eine hochpolitische. Natürlich hat er politisch dadurch Einflussnahme auf die Schauspieler gehabt, weil wir uns auch auseinandersetzen mussten mit den Stücken. Und das war die Voraussetzung bei der Arbeit. Man ist nicht nur hingegangen und hat etwas abgeliefert und hat probiert, sondern es gab Vorträge, es gab Diskussionen, es gab Filme, wurde viel getan, viel Vorarbeit geleistet für ein Stück, an dem auch der Schauspieler des Ensembles teilnehmen konnte und teilnehmen sollte. Und in diesem Sinne wurde natürlich eine Aufgeschlossenheit vom Schauspieler erfordert und erwartet, die größer ist als allgemein üblich. Und in demzufolge gab es auch ein politisches Wachsein und ein größeres politisches Wachsein und ein Interesse an der Arbeit und des Stückes. Brecht und sein Ensemble arbeiteten oft monatelang an einer Inszenierung. Wichtig war dabei vor allem eins: Die Handlung des Stückes, die Fabel, musste anschaulich und logisch klar für jedermann im Publikum verständlich entwickelt und gestaltet werden. Das Publikum zu überzeugen, das war für Brecht die Hauptsache. Danach beurteilte er das Theater. Besser überhaupt kein Theater, als ein Theater, das nicht überzeugt. Nun, die Erfolge, die Brecht mit seinem Ensemble hatte, waren überzeugend. Der Ruf seiner Bühne drang schon bald weit über die Grenzen Berlins hinaus. Theaterleute in Ost und West waren sich in ihren Urteilen einig. Es gab in der Welt kaum ein anderes Theater von so hohem künstlerischem Rang wie das Berliner Ensemble. Das lag nicht nur an der Sorgfalt, mit der gearbeitet wurde. Etwas anderes kam hinzu, etwas sehr Wesentliches. Brecht, der zu seinen großen Vorbildern den Münchner Volkskomiker Karl Valentin und Charlie Chaplin zählte, sagte es mit 4 Worten. Theater muss Spaß machen. An diesen Grundsatz hat Brecht sich immer gehalten, als Stückeschreiber und Dichter und als Theaterregisseur. Wer ihn kannte, weiß das. Er hatte auf jeden Fall immer Humor, immer Kritik und war immer gegenständig und hatte immer Fantasie. Man konnte sich immer wunderbar mit ihm unterhalten. Die Stimmung im Theater bei den Proben war immer freundlich. Es wurde gelacht. Es ging meistens sehr lustig zu. Es war ein großer Spaß, aber es wurde fest gearbeitet. Mit trockener Schulmeisterei, das wusste Brecht, konnte er sein Publikum nicht erreichen. Sein Publikum, das war ja nicht die kleine Gruppe der Gebildeten, sondern die Masse der einfachen Leute. Für sie schrieb und inszenierte er seine Stücke. Mit ihnen fühlte er sich verbunden. Er lebte und arbeitete mitten unter ihnen. Im Parterre eines 4-stöckigen Mietshauses in der Ostberliner Chausseestraße, in einem Arbeiterviertel. Er wollte keine Sonderstellung. Heinz Schubert berichtet: Brecht lebte ungeheuer einfach, so einfach wie er nur konnte. Das heißt, seine Einrichtung, seine Wohnungseinrichtung war also spartanisch, möchte ich sagen. Er hatte ein Bett und einen Schreibtisch und er hatte irgendwo ein Bild zu hängen, möglichst einen schönen alten chinesischen Stich oder einen Druck. Und er hatte irgendwo Zettel zu kleben an den Wänden. Und seine Lebensweise war auch sehr, sehr einfach. Er trug fast immer nur, ich kenne ihn eigentlich gar nicht, ich habe nie gesehen, dass er einen Schlips mal um hatte. Er hatte eine Arbeitsjacke an und eine graue Hose dazu. Die sahen nicht sehr schick aus. Allerdings waren sie doch vom Maßschneider angefertigt. Aber er selber legte gar keinen Wert auf Äußeres. Die Sache war wichtig, die Idee, das Ziel. Die Befreiung des Menschen durch den Menschen, die neue Weltordnung, sonst nichts. Brecht war Marxist, aber er war niemals das Werkzeug irgendeiner politischen Partei oder Gruppe, niemals ein bequemer Ja-Sager. Er war es nicht als junger Mann in der Weimarer Republik, er war es nicht während der Emigration in der Hitlerzeit und er war es auch nicht als Leiter des Berliner Ensemble nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR. Brecht, der Kommunist, lehnte das starre Funktionärsdenken der Dogmatiker entschieden ab. Auch das hat er offen ausgesprochen. Da sind die Unbedenklichen, die niemals zweifeln. Ihre Verdauung ist glänzend, ihr Urteil unfehlbar. Sie glauben nicht den Fakten, sie glauben nur sich. Im Notfall müssen die Fakten dran glauben. Ihre Geduld mit sich selber ist unbegrenzt. Auf Argumente hören sie mit dem Ohr eines Spitzels. Brecht, so sagte einer seiner Freunde, stand auf keiner offiziellen Linie. Er stand immer auf seiner eigenen. Er war und blieb, was er 1947 in Washington vor dem Untersuchungskomitee bekannt hatte. Ich war ein unabhängiger Schriftsteller und ich wollte ein unabhängiger Schriftsteller sein. Ein Stückeschreiber und Dichter. Ein Kämpfer für die Klasse der Beherrschten, ein Anwalt der Unterdrückten, der konsequent seinen Weg gegangen ist. Bis zuletzt. Er starb am 14. August 1956 mitten in den Probearbeiten zum Galilei, seinem vielleicht wichtigsten Stück. Dort, wo er gelebt hat, mitten in der großen Stadt, liegt er begraben. Auf dem Dorotheenfriedhof an der Berliner Chausseestraße, nur wenige Schritte von seiner Wohnung entfernt. Das war sein Wunsch. Unter den Gedichten, die Brecht in der Emigrationszeit geschrieben hat, befindet sich eins mit dem Titel »An die Nachgeborenen«. Er hat es selbst auf Tonband gesprochen. Hier ist die Aufnahme mit Brechts Stimme. »An die Nachgeborenen«. Erstens. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn,